Die Massenmedien der USA, und zwar die Zeitungen Washington Post und Wall Street Journal, die Nachrichtenagentur AP und der Sender CNN, berichteten am 21. November über die Veröffentlichung des Zwischenergebnisses der Untersuchung der südkoreanischen Staatsanwaltschaft über die Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil und haben dabei hervor, dass der südkoreanische Präsident Park Geun-hye durch den jüngsten Amtsmissbrauchsskandal in Gefahr der Amtsenthebung sei.